Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der TEVJK Zürich, Sondergesandter des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TEVJK Kim Jong-un, traf am 9. Januar zur Teilnahme an der Antrittsfeier des Präsidenten der Republik Nicaragua in der Hauptstadt Managua ein.